Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hello everybody. Und mit dem Sormaniac, der seine Coke Zero weder geschüttelt noch gerührt trinkt. Und die auch nicht gesponsert ist. Nein. Was haben wir denn heute für Geekplätzchen gebacken? Videogame-Plätzchen. Videogame-Plätzchen. Ja, da haben wir uns aber Hilfe für geholt. Und wir haben uns Hilfe von einem geholt, der sich auch immer Hilfe holt, weil er kann das auch nicht alleine machen, dem Stefan. Hallo. Von dem Podcast Kabum, Junge. Genau. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Wir freuen uns, dass du da bist. Worum geht's denn, Herr Watchman? Um ein Batman-Spiel. Ja, um eine Batman-Spiele-Serie. Ja. Oder machen wir alle Batman-Spiele? Nee, wir wollten eigentlich nur die Arkham Games machen. Genau, genau, genau. Es geht um Arkham Games. Genau. Es geht also um die glorreiche Arkham Games-Serie. Finde ich gut. Die ja. sind super. Die haben mich erst zum Batman-Fan gemacht. Ja. Warte mal. Kurze Pause. Ja, jetzt haben wir mal einen Schnitt gemacht, weil ich bin einfach, ja, ich bin ja der Technik so. Okay, was hatte ich dich gefragt? Die Arkham Games. Ja. Genau. Genau. Und du warst kein Batman-Fan vorher? Ich war absolut kein Batman-Fan. Ich denke, mir hat man damals den zweiten Nolan-Film gezeigt, von einem Kumpel, und dann, der gefiel mir ganz gut. Und dann stand ich so im Elektronikshop meines Vertrauens und sah dann dort Batman Arkham Asylum stehen. Und dachte ich mir, ach komm, warum nicht? Spielen wir das mal. Sieht ganz nett aus. Also ich kann mich entsinnen, das Cover war alleine schon sau cool. Das Cover war cool, ja. Man hat Batman halt vor diesem Asylum gesehen. Ja, ja. Da fiel mir das auch auf, weil ich da bis dahin gar nicht so mit den Games und so zu tun hatte, was Batman angeht. Mhm. Und ich sah einfach nur dieses Cover und dachte, boah, das Cover ist super. Ja. Ja, weil keiner kauft ein Spiel nach dem Cover, aber ich sag mal, wenn das Cover so richtig gut ist, bei all dem, was sonst so im Regal steht, das war damals so ein Ding, das fiel auf, fand ich. Ja, es war auch sehr comic-lastig, das Cover. Also tatsächlich, wie als ob du so einen Comic aus dem Regal ziehst und du siehst so, ja, das ist auf jeden Fall Batman. Ja, also wenn das so ein jetzt für einen Comic das Cover gewesen wäre, sofort, ne? Ja. Also, ja, klasse. Ja. Also allein der Anfang, der ist schon. Er lässt halt Batman-Herzen höher schlagen, muss ich halt sagen. Ja. Ne, also, das stimmt allerdings, ja. Ja, Teil 1. Ne, worum geht's bei Teil 1? Ne, du hast die ja wahrscheinlich letzte Woche nochmal gespielt. Ehrlich gesagt habe ich das Spiel zuletzt gespielt, als es rauskam. Oh. Wann kam es denn raus? 2009? 2009 kam das Spiel genau, raus. Genau, Arkham Asylum. Mhm. 2009 kam das raus. Ich weiß das nur deswegen so auswendig, weil ich natürlich den Wikipedia-Antrag hier offen habe. Ich auch. Standard. Standard. An was ich mich noch erinnern kann, ist, man bringt als allererstes, bringt man den Joker. Genau. Üblicherweise ist der Joker mal wieder frei rumgerannt, hat wieder Mayhem angestellt und man schnappt ihn sich und bringt ihn halt nach Arkham Asylum. Genau. Und damit fängt das Spiel an und dann bricht der Joker halt aus und lässt halt jede Menge Bösewichte frei, komplett aus dem Konsortium der DC-Bösewichte von Batman im Allgemeinen. Und ja, man ist als Batman dann beschäftigt, die wieder einzusammeln. Genau, am geilsten finde ich halt am Anfang, weil du rechnest halt damit, du bringst den Joker rein und der quatscht halt sehr, sehr gut auf Deutsch auch, ne? Stimmt, also die deutsche Sprachausgabe, allerdings der geneigte Batman-Fan sollte sich natürlich die englische Sprachausgabe geben, denn da wird Batman von Kevin Conroy gesprochen, was der Batman-Sprecher ist, denn er hat damals den Batman Animated. Richtig. Er war der Sprecher von Batman The Animated Series. Genau. Und ist das im Grunde genommen für die ganzen animierten, sagen wir mal, für die Fans des Animierten ist er das bis heute. Ja. Ja, also es gibt andere Batman-Sprecher, aber das ist halt so das Dream Team. Ja. Und da muss dann natürlich auch der Joker-Sprecher schlechthin. Ja, wer wird das wohl sein? Was meinst du, Watchmen? Ja, Mark wohl... Hamill natürlich. Ja, genau. Bist du der Watchmen? Das ist ja. Halt... ja, ich meine, klar, ist natürlich Mark Hamill. Ist auch klar. Ich meine, das ist ja so ein, ne? Ich meine, der große Vorteil, glaube ich, dieses Spiels, deswegen ist auch so gut angekommen, natürlich ist es von Spieleentwicklern gemacht worden. Mhm. Es ist allerdings von Paul Dini geschrieben worden. Ja. Der also, sage ich jetzt mal selber, Comic-Autor ist, eine ganze Reihe Batman-Sachen gemacht hat. Das merkt man dem Ganzen an. Ne? Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Ne? Also das ist eben der große Vorteil, sag mal, dieses Spiels und hat eben dazu beigetragen, dass die ganzen Figuren, die ihm vorkommen, auch eben die alle eben aus der Schurkengalerie, die hat Paul Dini alle schon mal zwischen gehabt. Ja. Ja. Nicht zuletzt, weil Paul Dini ja eben auch viele Folgen gemacht hat von Batman The Animated Series. Ach so, okay. Ah. Und da hat er, also er hat bei Comics was gemacht, aber vor allem eben bei The Animated Series. Und da hat er diese ganze Rogues Gallery irgendwann im Verlauf der Serie schon mal zwischen gehabt. Okay. Ne? Von Joker über und so weiter und so weiter. Ich meine, irgendwie fängt das immer mit Joker an. Ja, aber das klar. Ist halt, ja. Also klar. Spätestens seit ja, seit Dark Knight Rises, ne? The Dark Knight, der ja, glaube ich, nur ein Jahr oder zwei vorher rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, weil 2009, wann kam Dark Knight? Auch um den Dreh rum. Also das war halt, ich fand's halt geil, die sind halt im Aufzug, ja, plötzlich fällt der Strom, also das Licht geht aus, ne? Und dann geht's Licht wieder an und Batman hat sofort seine Hand an der Kehle vom Joker. Ja, das war halt sehr, sehr geil gemacht. Das war halt so. Ja. Was, traust du mir etwa nicht, Betsy? Ja, aber man sieht es am Look, ne? Ja. Also man sieht die Einflüsse dieser Dark Knight Trilogie, die sieht man eben beim Look ganz stark. Ja, ja, ja. Die haben auch komplett drauf angespielt, dass du die Filme gesehen hast und dann gesehen hast, hey, da kommt ein Spiel raus, was halt nicht jetzt direkt ein Spiel zu dem Film ist. Mhm. Gab es auch zu Batman Begins, das war übrigens fürchterlich. aber das war halt wirklich sehr, sehr gut. Es war sehr gut geschrieben. Die deutsche Sprachausgabe ist sehr gut. David Nathan spricht Batman, was er auch in den Nolan-Film. Und die deutsche Stimme von Joker, was ich immer wieder witzig finde, ich weiß leider den Namen nicht mehr von dem Kerl, aber er ist auch die deutsche Stimme von Bryan Cranston. Ist das nicht... Ja, also ich weiß, im Kinofilm ist das dieselbe wie im... Nee, das ist nicht dieselbe wie im Kinofilm, weil im Kinofilm war es James Bond, war Joker. Ja. Also das war, ich hab den, ich und Namensgedächtnis, ne, mal wieder, also das ist halt, ja, aber der Joker ist halt schon Comic-Joker, ist halt so eine Mischung aus dem Comic-Joker und dem, Batman-Film-Joker, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ich suche gerade verzweifelt nach Bildern von dem Joker aus den Spielen. Nee. Ich finde ihn gerade nicht. Also ich finde ihn von seiner Art her, finde ich ihn tatsächlich mehr so der Animated Joker. Ja, aber er hat trotzdem dieses deformierte Gesicht. Ne? Das ist ja, halt, das ist klar, ja. Dieses spitze Gesicht vor allem. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also dieses extrem breite Grinsen und es ist auch teilweise mit geschnittenen Sachen. Also es ist schon sehr, sehr nah am Film. Also Comic-Leute werden sich einfach wiederfinden in dem Ding. Und das Coole ist halt, das Spiel ist halt ein Stealth-Game. Ja, also man ist im Prinzip Batman und man hat so dieses Überlegenheitsgefühl, weil man kann, also es gibt halt überall, aus welchem Grund auch immer, man innerhalb eines Gebäudes Gargoyles aufbaut, aber das ist wohl in Arkham Asylum so, also zumindest in diesem Arkham Asylum ist das so. Und ja, du kannst halt wirklich die Schurken mit dieser Batman-Vision einzeln abfrühstücken. Und du hast halt wirklich das Gefühl, du spielst nicht Batman, du bist Batman in dem Spiel. Ja, du hast ja auch diese ganzen Gadgets dabei gehabt. Ja, ja, zum Beispiel ja, ja. Diese Scanner zum Knacken von Passwörtern. Die werden natürlich, anfangs hast du die natürlich nicht, aber die werden halt dann, nach und nach werden die dann freigeschaltet. Wo ich mich immer noch frage, wie lange hat Bruce Wayne geübt, um mit dem Explosionsspray diese Fledermaus zu zeichnen, bis er es perfekt hingekriegt hat. Er ist Bruce Wayne, er kann das. Er ist Bruce Wayne, genau. Er ist Bruce Wayne, er kann das, ja. Wahrscheinlich seit Alfred ihm mal in der freien Minute mal diese Schablone gemacht hat oder so. Genau. Ja, das kann sein. Wer aber Alfred irgendwann aufgehört hat, ihm Essen zu machen, weil er isst das ja sowieso nie. Ja. Ja, das ist ja ein Running Gag. Immer, ne? Wenn Alfred kommt und sagt, Master Bruce, ich habe Ihnen was zu essen, ich habe gerade keine Zeit, ich muss los. Ja, also das bleibt immer irgendwie stehen. Ja. Und also ich glaube, irgendwann, also an Alfred Stelle, ich würde einfach irgendwann aufhören. damit. Ich hätte dem gar nichts mehr gemacht, so, weißt du, du kannst mir mit dem Arsch lecken. Oder sag, ich bin fast fertig, hast doch gar nicht angefangen, aber weil er sowieso gleich sagt, ja, sobald du fertig bist, bin ich wieder weg. Das war ja selbst in den 90er Jahren Batmans, ne? Ja, wir müssen was, okay, dann werde ich jetzt die Pizza stornieren. So, Ja, also ich kann mich da noch an so ein Ding erinnern, was war das, irgendwie von 83 oder 85 oder sowas, wo er dann auch kommt und hat dann irgendwas und ja, und ja, Alfred, ich bin hier gerade was am gucken. Oh, ich habe da gerade eine Idee, jetzt weiß ich wieder, worum es hier gerade geht. Ich bin mal weg und das Essen später. War das in Long Halloween, wo Alfred Bruce Wayne dauernd stehen lässt? Bruce Wayne ist im Satz und Alfred lässt ihn dauernd stehen. Mhm. Ne? Und Bruce Wayne dreht sich rum. Boah, ich hasse es, wenn er das macht. Und das macht Batman ja dann später die ganze Zeit mit Gordon. Ja. Ne? In den Spielen natürlich auch. Ne? Also da haust du dann plötzlich ab. Aber das kommt erst viel, viel später. Also, weil das erste Spiel, du siehst, in weiter Ferne siehst du halt Gotham City und du willst eigentlich als Spieler nichts sehnlicher als nach Gotham City kommen. Ne, ja, weil das du stimmt. Hast halt einfach, ist halt, ne? Aber du bist halt, also die Welt ist wahnsinnig groß, aber dieses Arkham Asylum ist halt irgendwie ein absolutes Labyrinth und das ist riesengroß. Ne? Es ist gleichzeitig ist es sehr unübersichtlich, aber auch gleichzeitig sehr übersichtlich. Ja. Weil du musst auch Metroid-mäßig musst du auch in verschiedene Räume wieder zurück. Aber du kannst ja tatsächlich dank der sehr guten Übersichtskarte merken, wo du gerade bist und wo du gerade wieder hin musst. Finde ich super. Ja. Das ist halt echt so. Und das Batmobil spielt im ersten Spiel noch überhaupt keine Rolle. Nö, fast keine Rolle. Doch, du begegnest Bane. Und Bane ist lustigerweise auch aus den Filmen, weil der auch teilweise so diese Stimme dann ganz kurz mal die ich ja gehasst habe in den Filmen. Aber das ist so das Einzige. Bane war gut gemacht, aber die Stimme ging gar nicht. Aber die Stimmen in den Nolan-Filmen gingen generell gar nicht. Das war ja irgendwie... ja, und da hast du eigentlich nur ganz kurz das Batmobil gehabt, weil du halt Bane mithilfe des Batmobils ausschaltest. Mhm. Ne? Es ist halt alles... also Venom taucht auf. Nicht der Symbiont von Spider-Man, sondern das Gift. Mhm. Ich fand's ja lustig. Ja, wir sind bei den, wird er ja vollgepumpt. Ja. Wir sind bei den Geek-Plätzchen. Ich find's ja einfach nur witzig. Aber der Gag ist ja schon ein paar Jahre alt, dass Tom Hardy Bane spielt, also ein Schurken, der eigentlich über Venom Superkräfte bekommt. Mhm. Ja, und 10 Jahre später spielt Tom Hardy wieder Venom. Ja. Das ist irgendwie... das ist so ein kleiner... Ja, es hat irgendwie was. Und wir hatten es halt immer als, ich glaube, ich hatte es teilweise sogar als SMS, und es war so diese Bim, Bidim, Bim. Hörst du halt, das ist das Intercom in Arkham Asylum. Und dann hörst du halt, ja, liebe Insassen, über, ne, und unsere Fledermaus hat schon wieder, also das sind quasi so Status-Updates. Also es ist halt sehr, sehr, ja, wie soll man es nennen, immersiv, das Spiel. Das fand ich halt sehr, sehr gut gemacht, weil du kannst dir vorstellen, wie der Joker einfach vor dieser Videowand sitzt und zusieht, wie Batman seine Leute auseinander nimmt, sich gleichzeitig darüber kaputt lacht und gleichzeitig darüber aufregt. Das ist klasse. Ja, das Arkham Asylum, also das Spiel war, ja, es war einfach geil. Also das hat halt wirklich das Batman-Feeling reingemacht. Es hat natürlich auch so seine also, da hat sich so Comic und Film ein bisschen gegenseitig befruchtet. Es gab dann auch ein Spiel. Das ist ja schon ein Spiel. Es gab auch einen Comic natürlich zu dieser Reihe, das ich aber ehrlich gesagt nie gelesen habe. also es gab definitiv einen Comic also was bei Arkham Origins, was so die Brücke zwischen Arkham Asylum und Arkham City ein bisschen überbrücken sollte, denn 2011, wann war's, kam dann Arkham City raus. Arkham City war geil. Ja, Arkham City war sehr, sehr gut. Das hat das Ganze nochmal extrem erweitert auf, wie gesagt, Arkham City. Das heißt, die eine Hälfte von Gotham wurde abgesperrt. Genau. Und halt zu einem dicken Gefängnis umgebaut unter der Leitung von, wie hieß er? Hugo Strange. Hugo Strange, ja. Den kannte ich gar nicht, aber du kanntest wahrscheinlich Hugo Strange schon seit du 2 bist, ne, Watchmen, oder? Anderthalb. Anderthalb? Hugo Strange. Ich meine, ich fand die Idee super, dass man das jetzt, sag ich mal, über Hugo Strange macht. Mhm. Weil das so einer ist, den hatte man so zwischendrin, hat man den mal so komplett vergessen. Ja, das war, also ich kannte den gar nicht. Ja, und es gibt so ein paar Geschichten, ich kann mich entsinnen aus, ich glaube, Legends of the Dark Knight, das war so eine Serie, die ging einfach so in den 90ern, hat man die an den Start gebracht. Mm, okay. Und zusammen mit Shadow of the Bat? Oder war das ja, so um die ähnliche Zeit. Okay. Und das waren so quasi in sich abgeschlossene, mehrteilige Geschichten. Ah. Und eine der ersten war eben mit Hugo Strange und der hat den quasi wieder so ein bisschen auf die Landkarte zurückgebracht, weil der eigentlich, ich sage jetzt mal, in diesem ganzen Konstrukt aus Arkham, dem Asylum, dem Joker sozusagen als dem Wahnsinnigen quasi und Hugo Strange irgendwo so dazwischen, auch als quasi so Irrer, aber eigentlich ja auch mit so medizinischen Background, also er passte da super rein. Ja. Also so nach dem Motto, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist immer eine schlechte Idee, Hugo Strange irgendwas machen zu lassen, aber okay, ja. Gut, jetzt hat er dann hatte er die Gelegenheit, einfach mal so halb Gotham einfach mal da so, ja, und das Ganze, umzubauen. Ja, das Ganze hat halt, also es fängt halt wirklich damit an, dass Bruce Wayne als Verrückter festgenommen wird und ins Gefängnis gesteckt wird. Ja. Und da als Häftling wirklich ankommt und keiner weiß ja, dass Bruce Wayne Batman ist. Aber dann hat sich, also natürlich stellt sich dann raus, dass Batman halt, weil dieses Arkham City Gesetz, kannst du dich da noch dran erinnern, Dagel sage ich jetzt, Stefan. Ja, das sind so meine Privatbezeichnungen. soweit ich mich noch dran erinnern kann, fing das so an. Bruce Wayne es gab eine Protestaktion. Bruce Wayne kam als Gegensprecher kam er da an, wurde dann ganz kurz interviewt von einem Cameo von Vicky Vale. Ja. Und wurde dann festgenommen, in das Ding reingeschmissen und auf den ersten, den er getroffen ist, ist der gute Pinguin, und zwar den Cobblepot. Genau. Das erste Mal übrigens, dass ich Vicky mit seinen Schergen. Das war nämlich so geil. Das erste Mal erstens, dass ich Vicky Vale seit 1989 wieder gesehen habe, bewusst, weil Vicky Vale ist irgendwie aus den Medien. Im Comic weiß ich es gerade nicht, ob die da nicht auftaucht. Aber Vicky Vale ist verschwunden. Ne? Also das war halt irgendwie. Vicky Vale, ja. Ich mein, also mit Kim Basinger ist Vicky Vale irgendwie. Ja, das war so der Punkt. Ja, ich sag mal, die ist so ein bisschen das Opfer dieser Idee, dass Batman was mit Catwoman hat. Ach so. Okay. Weil Vicky Vale war ja quasi als das Dauer-Love Interest. War genau als Love Interest von Bruce Wayne. Und irgendwie war die Idee, ja, aber hier und Catwoman und Batman und so, das war irgendwie scheinbar interessanter. Ja, Vicky Vale war im Prinzip so die Figuren, MJ von Bruce Wayne so. Ja, also. Ja, aber wie gesagt, die war dann einfach, ja, das sind so Figuren, die sind dann irgendwie so zwischenzeitlich, sind die dann einfach mal weg. Ja, komplett verschüttet. Und ich habe mich bei den neuen Filmen gefragt, als dann irgendwie Kate, wie hieß sie denn mit Nachnamen? Ich weiß gar nicht mehr. Kate. Ja. Catherine Brewster? Nee. Keine Ahnung. Jedenfalls, die im ersten Teil von Katie Holmes? Katie Holmes, meine Güte. Von Katie Holmes und im zweiten von Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal gespielt worden ist. Und ich mich halt am Anfang schon gefragt, warum nimmt der nicht einfach Vicky? Also, weil das hätte doch viel besser gepasst. Also irgendwie sehr, sehr seltsam. Jedenfalls da habe ich das erstmal gesehen. Und dann kommt halt wirklich Cobblepot, haha, Bruce Wayne, ja, ne, weil da ist halt so diese Comic-Origin so ein bisschen eingeflochten, dass halt im Prinzip die Waynes und die Cobblepots verwandt sind. Das war ja die Original-Origin von den Cobblepots. Das also Cobblepots uralte, reiche Familie, sehr in Ungnade gefallen. Mhm. Man hat den Wayne so ein bisschen die Schuld dran gegeben, obwohl sie das ja eigentlich nicht hatten. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Und dann kommt halt der Pinguin und hetzt halt seine Schergen auf Bruce Wayne, weil er denkt, Bruce Wayne ist jetzt freiwillig. Nee, weil Bruce Wayne, also du selber als Spieler kannst die halt als Bruce Wayne zusammenknüppeln. Richtig, da hast du nämlich auch dieses Pre-Flow-Kampfsystem, ja. Was sehr, sehr gut gemacht ist. Also du kannst ausweichen, blocken und das Kampfsystem geht sehr leicht in die Finger über. Hm. Macht auch unglaublich Spaß, die Leute zu verprügeln und auch wenn es so aussieht, Batman tötet nicht. Nein. Absolut nicht. Nein. Er hinterlässt dich mit ziemlich üblen Genickschmerzen oder Gehirn Schmerzen, aber ansonsten Batman tötet. Nö, Batman tötet nicht. Batman verstümmelt nur und Batman, Also von dem Kampfsystem ist es halt so, du haust den halt ordentlich auf die Schnauze und es sieht halt einfach nur so aus, als ob du halt den Bösewichten ziemlich böse was brichst, sozusagen. Sei es der Schädel, sei es der Arm, auf jeden Fall. Das Kampfsystem ist sehr, sehr spaßig. Wenn man halt durch die Gegend hüpft, ist es sehr witzig, wie beweglich Batman eigentlich ist. Muskulös ist. Das merkt man erst in diesem Kampfsystem. Ja, ich habe ja vom allerersten Bat, also vom Arkham Asylum, die Collector's Edition damals geholt und da ist ein Batarang dabei. Das Ding ist nur aus Plastik. Aber wenn ich dir das in die Fresse werfe, Batman tötet nicht. Also wenn ich mir vorstelle, das wäre aus Metall und dann werfe ich dir das volle Motte ins Gesicht. Also, ja. Das macht bestimmt Aua. Das Gute ist, das sind alles Schurken. Die können nicht zur Polizei rennen und sagen, ich will mal Batman anzeigen, weil er mich gerade verprügelt hat. Weil die alle die Plakate von denen hängen haben und sagen, ist ja schön, dass du hier mal vorbeischaust. Ja, ja, das, ja. Es wäre unglaublich witzig, wenn Harvey Dent das annehmen würde und sagen würde, ja komm, wir verklagen Batman, weil er denjenigen hier verprügelt hat. Ja, aber Batman hat doch... jemanden geklaut hat. Batman war doch schon oft bei Harvey Dent auf der Anklagebank, oder? Also... Ja, in dem Spiel auch. Stimmt, in dem Spiel auch. Genau, genau. Ja, ja, ja, die haben immer nur diesen einen Staatsanwalt da. Das irgendwie schon. Die haben keinen anderen. Die haben nur Harvey Dent. Die glauben alle an Harvey Dent. Ja, yeah, I believe in Harvey Dent. Ja, ein bisschen zu hart, weil der Kerl ist der einzige Staatsanwalt in komplett Arkham City. Oder was gesagt, komplett Gotham. Ja, ja, das, ja, die sagen ja. Die haben, ja nicht mehr, ne? Also, ist so, ja die haben einen Batman, die brauchen nur einen Batman und die brauchen nur einen Staatsanwalt. Genau. Das ist ja, wobei ja bei Arkham City das erste Mal auch andere Charaktere, spielbare Charaktere hinzugekommen sind. Das war ja das Neue an Arkham City. Man kann ja Catwoman spielen zum Beispiel. Ganz kurz kann man Catwoman spielen. Ja, ja, im DLC. Ich glaube, für Catwoman musste man bezahlen, ne? Oder? Nur am Anfang konnte man Catwoman spielen. Und ja. Ich glaube, es gab ein DLC. Ja, ja, ja, ja. Und man konnte, es gab aber auch ein DLC, wo du dann Harley gespielt hast. Okay. Mhm. Muss ich noch mal gucken. Ich habe die ja auch alle. Aber spielte dann nach den Ereignissen des Arkham Cities, hast du Harley gespielt in manchen das weiß ich. Hm. Also Harley. Ja, das Schöne ist ja, du kannst nach dem Spiel kannst ja hingehen und quasi auf den freie Weltmodus, denn die Hauptgeschichte, die ist halt wirklich nur ein Viertel von dem Spiel. Und es werden halt ganz viele Subplots erzählt. Also du kommst irgendwo hin und landest halt, da ist der Mad Hatter gerade durchgedreht und über das komplette Ding. Wie war das mit diesen Rätseln nochmal? Du hast überall kleine Statuen gehabt vom Riddler. Genau, ja. Das hat er auch schon in Arkham Asylum gehabt, der so Riddler-Statuen versteckt hat, wo du komische Rätsel lösen musstest, indem du irgendwelche Mechanismen im richtigen Zeitpunkt anmachen musstest mit einem Batarang, den du steuern konntest oder sowas. Und hast dann diese Dinger gesammelt. Mhm. Ich glaube, das waren 100 Stück. Oder wenn nicht sogar mehr. Wenn du die gesammelt hast, dann konntest du den Riddler festnehmen. Also sowas konntest du zum Beispiel machen. Genau. Das war eigentlich das perfekte Spiel für mich, der die Hauptstory meistens nicht folgt, sondern nur Nebenzeug macht und durch die Gegend rennt und irgendeinen anderen Scheiß macht. Ich habe halt die ganzen Nebenstories abgeschlossen, wie den Mad Hatter. Mhm. Oder ich habe was war das noch? Mr. Freeze festgenommen und so weiter. Das habe ich jetzt. Ja. Ja. Ja. Ja, ich fand das ganz cool, dass dann so Nightwing und Robin und so, ne? Mhm. Ja, dass man die zum Beispiel sagen könnte. Ja, okay, im Challenge-Mode aber nur. Ne? Ja, gut, aber trotzdem, ne? Das hat das Ganze wahnsinnig erweitert. Ja. Weil man das einfach aus dem Comic immer so kennt. Genau. Also, das Arkham City, das war brutal erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Das war richtig erfolgreich, das Spiel, ja. Ja. Also das hat nochmal eine Schippe aufgeschlagen. Ja. Das war eine richtig coole Open World, die war auch schön groß. Mhm. Auch diese Abschnitte auch, dass du in Richtung von Freeze geflogen bist mit deinem, also konntest du durch tatsächlich mit Batman durch die Stadt fliegen mit seinem Cape. Und das war halt. Das ist halt so richtig, dass es angefangen hat zu schneien, wenn du in seine Richtung gekommen bist. Das war ganz cool gemacht, war sehr, sehr gut. Also, Was ich allerdings an solchen Sachen immer relativ schade finde, ist, dass, ich weiß nicht, ob sie es später gemacht haben, du kannst zum Beispiel jetzt nicht nach Arkham Asylum zurück. Na, also das machen irgendwie Spieleentwickler fast nie. Also ich habe selten... Nur eine kleine Sequenz. Ja, es gibt nur eine ganz, ganz kleine Sequenz, wo du mal kurz reinkommst, aber auch nicht die komplette Insel. Ich fände es mal ganz schön, wenn man das vorherige Spiel quasi als Gegend, wenn man das Originalspiel hat, noch reinbauen kann oder so. Kenne ich nur ein Spiel, die das bis jetzt gemacht haben, und das war Gothic 2. Ja, aber auch nicht wirklich, ne? Auch nicht komplett. Nicht wirklich, nee, aber auch nur so ein Abschnitt davon. Ja, Might and Magic hat das gemacht. Da hast du, World of Xeen und Dark Side of Xeen hast du gespielt, und dann konntest du zwischen den Spielen quasi hin und her wechseln. Es waren zwei Scheibenwelten, die wie so ein aufeinander gepackt sind, und du konntest halt von oben nach unten immer wechseln. Aber das ist Frühgeschichte. Ja, 2013, was ist denn da passiert? Was kam denn daraus? Dort haben wir dann Batman Arkham Origins bekommen. Genau. Der unbeliebteste Teil der kompletten Arkham-Reihe. Ich sag nach wie vor zu Unrecht. Ich sag nach wie vor, das ist der beste Teil der Arkham-Reihe tatsächlich. weil der wurde nicht mehr von der ursprünglichen Firma Rocksteady Games gemacht, ja, sondern von Warner Brothers. Genau, Warner Brothers Montreal war das. Also im Prinzip war es eine Auftragsarbeit. Mhm. Weil man gemerkt hat, hey, Arkham City war erfolgreich, Rocksteady hat irgendwie gerade was anderes zu tun, aber wir wollen das Batman-Geld haben, weil er ist gerade noch so im Gespräch. Machen wir doch mal eine Auftragsarbeit und machen dasselbe im Prinzip nochmal, wieder mit einer offenen Stadt. Und nur halt so ein paar Jahre früher, sozusagen, ja, das erste Abenteuer von Batman. Ja, also es ist so ein bisschen, ja, Year One von Batman, der ist halt ganz neu. Mhm. Was dann auch dazu führt, dass die Polizei auch schon mal Batman angreift. Mhm. Watchmen, du wirst das wahrscheinlich noch nie gehört haben. Black Mask setzt ein Kopfgeld auf Batman raus. Das ist ja eine Geschichte, die gab es wahrscheinlich noch nie im ganzen Batman. Wow. Also, aber jetzt weiß ich, wo die Comics das herhaben. Also, okay. Ja gut, ich sag mal, die eigentlich waren die Startvorbereitungen oder die Startbedingungen ja gar nicht schlecht. Also ich sag mal, wenn man jetzt hingeht und man holt sich die Autoren von Assassin's Creed und Prince of Persia daher und sagt denen, hör mal zu, wir machen hier ein Batman-Game, das klingt auf dem Papier erstmal richtig gut. Hm. Wenn unten auf dem Papier steht, hör mal, wir können uns gerade aus irgendeinem Grund Kevin Conroy und Mark Hamill nicht mehr holen oder wollen das nicht mehr oder wie auch immer. Gut, dann bist du fast automatisch tot. Ja, wobei. Also ich sag mal so, da hast du einfach diese Angriffsfläche, und das hat sich da ja auch gezeigt, da sind sie ja gnadenlos drüber hergefallen. Ne? Kein Kevin Conroy, kein Mark Hamill und so weiter. Obwohl Troy Baker in einigen Animated Sachen auch schon den Joker gesprochen hat. Also Ja, aber ich kann mich gut entsinnen, dass da haben sie sich ewig dran aufgehalten. Ja, gut, der gute Mark Hamill hat ja auch gesagt, dass das die letzte Version vom Joker ist, die er macht. Er hat keinen Bock mehr drauf. Eben. Er will ihn nie wieder sprechen. Ja. Sucht euch bitte jemand anderen. Ja, dabei und das war ja gut gemacht. Also ich sag mal, wenn man jetzt sagt, wir haben Troy Baker. Ich sag's mal so, das war 2013. Mark Hamill will nie wieder den Joker sprechen. Wir haben vor 2-3 Folgen Killing Joke gemacht, wo dann Kevin Conroy und Mark Hamill den Joker sprechen, und das ist erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Ne? Also kleiner Witz am Rande, in dem letzten Lego Batman Spiel, Lego DC Villains, glaube ich, spielt man unter anderem auch den Joker, und selbst da spielt Mark natürlich Hamill den Joker. Also, ja. Never say never. Richtig. Aber ich persönlich fand, dem Spiel ist ein bisschen Unrecht getan worden. Ja, es war nicht Rocksteady. Ich hatte brutal viel Spaß an dem Spiel. Also ich auch, bis auf eine Stelle. Ja, das ist dieser Kampf gegen Deadshot. Ich werfe immer Deathstroke und Deadshot. Es war Deadshot, ne? Nein, es ist Deathstroke. Es ist Deathstroke. Es war Deathstroke. Nein, es ist nicht Deadshot. Auf jeden Fall der Typ, der diesen wahnsinnig unfairen Kampf hatte, und ich habe den nicht geschafft, habe mehrere Rage Quits gehabt. Ja, das ist normal, wenn ich was zocke. Und dann habe ich es irgendwann gar nicht mehr angerührt und dann habe ich es von vorne angefangen. Und dann habe ich aber zuerst, weil es ja so ein bisschen Open World ist, wie bei einem Rollenspiel, man levelt ja Batman. Mhm. Ja? Und da habe ich erstmal ein paar Fähigkeiten freigeschaltet und auf einmal war der Kampf Pillepalle. Also der andere, First Try. Mehr aushält. Ja, ja. Also das ist tatsächlich, so Leute, die das so machen wie ich, ist manchmal keine gute Idee, weil man hat halt die Fähigkeiten noch nicht, ne? Also man muss doch erstmal abseits der Story ein bisschen Zeug machen, bevor man sich weiter damit mit der Story. Das heißt natürlich nicht, dass man wie du, lieber Stefan, das. Erstmal den ganzen anderen Kram machen und dann eigentlich mal gucken, was die Hauptgeschichte eigentlich ist. Der ist bis heute bei Skyrim nicht durch. Der hat noch keinen einzigen Drachen getötet. Ich habe noch nie einen Drachen gesehen. Ja, doch, gesehen hast du einen. Den ersten, ja. Ist ein Genießer. Ein Genießer? Das Spiel kam 2010 raus. Hat er mehr davon? Der hetzt da nicht so durch wie du. Der liegt irgendwann mit 105 Jahren auf dem Sterbebett und sagt, wie geht eigentlich Skyrim aus? Ich kenne Leute, die kennen bis heute den Endgegner von Super Mario nicht. Also von dem allerersten. Ja gut, okay. Das ist ja auch Nintendo. Na ja, gut. Aber jetzt habe ich es mir mit den anderen... Ja, super, gerade sämtliche Nintendo-Fans haben jetzt gerade entweder abgeschaltet... Macht's gut, tschüss. Oder hauen gerade wütende Kommentare in die Tastatur. Ja. Hörst du sie tippen. Aber das Gute für die Fans war, also für den Teil der Fans, die jetzt Arkham Origins nicht mochten, es ging ja weiter. Ja, natürlich. Und es ging überraschend weiter, weil... Spoiler, ne? Aber ich meine, wer hört sich denn sowas hier an und also das ist ja im Prinzip so ein bisschen Nostalgie, was wir immer hier machen. Ne? Genau, also, wir spoilern jetzt ein Spiel von 2015. Genau, nee, wir spoilern ein Spiel von 2011, weil ich spoilere nämlich jetzt das Ende von Arkham City. Der Joker stirbt nämlich am Ende. Das fand ich sehr interessant, dass sie das tatsächlich gemacht haben, dass sie ihn tatsächlich haben sterben lassen. Ja. Und Batman Arkham Knight fängt damit an, dass du den Joker in Flammen setzt. Du kremierst den Joker als Gordon. Ja. Also du siehst erstmal den da liegen und es passiert nichts. Und dann so, hä? Und dann tippst du mal auf den Controller rum, so kann ich was überspringen, und dann geht plötzlich eine Flamme an. Und wenn du gedrückt hältst, wird die Flamme noch größer und so weiter. Ach so, ich muss den anzünden. Und so fängt das halt an und dann hast du halt Jim Gordon, der erzählt, ja, ich habe selber den Knopf gedrückt und so weiter. Der Joker ist tot. Trotzdem kommt der Joker vor in dem Spiel. Stefan, wie geht das denn? Das ist halt sehr interessant gemacht von der Psychose von also Batman hat eine komplette Psychose dadurch eigentlich erlitten, weil der Joker hat immer gesagt, dich gibt es nicht ohne mich und mich gibt es nicht ohne dich. Und der olle Bruce hat in dem Teil sehr leichte Wahnvorstellungen von einem gewissen Joker, der ihn die ganze Zeit über verfolgt und immer wieder klar machen will, du bist wie ich. Ja. Der kämpft die ganze Zeit mit seinem inneren Selbst sozusagen. Ja. Das ist sehr gut gemacht. Entschuldigung, ich sollte nicht mit Gläsern rumspielen, während ich hier. Das schneiden wir raus. Ich hoffe. Wie immer. Genau. Es spielt auch nicht an Weihnachten. Nee, Arkham Origins spielt an Weihnachten. Genau. Es sollte, stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Arkham Origins spielte an Weihnachten. Und interessanterweise haben wir jetzt auch wieder Kevin Conroy und Mark Hamill, der das ja nie wieder machen wollte als Joker. Genau. Da war ich sehr überrascht, als es dann tatsächlich aufgetaucht ist auf einmal. Ja, ja. Ja. Und wir haben Rocksteady wieder zurück. Ja. Und wir haben Rocksteady wieder zurück. Rocksteady haben wir wieder zurück. Und wir haben vor allen Dingen, ich glaube, das Batmobil war das in... Ich meine, das hast du in Arkham Knight das erste Mal wirklich nutzen können, ne? Ja, ja. Das war das erste Mal, dass du es in Arkham Knight wirklich nutzen konntest. Du konntest mit dem durch die komplette Stadt heizen. Das wurde auch sehr witzig umgesetzt durch diese ganzen neuen Riddler-Rätsel, wo du tatsächlich Zeitrennen durch irgendwelche Tunnel machen musstest. Okay. Ja. Mit diesem Auto. Das war sehr, sehr cool gemacht. Ja. Ja. Ja. Also das war so ein bisschen das, was immer so ein bisschen gefehlt hatte, ne? Ja, es war halt, also das Schöne an diesem Batmobil war halt, das war halt wirklich im Prinzip analog zu den Filmen, die halt gekommen sind. Das war halt so ein Panzer. Ne, das ist ja mit dem Tumbler, ist das ja im Prinzip Richtung Panzer gegangen, das Batmobil. Und Dann hast du dann alle möglichen Skins auch freischalten können. Natürlich konntest du das 1989er Batman, du konntest das Animated Series Batmobile spielen. Also die ganzen Skins konntest du freischalten. Ja. Nicht alle, die meisten musstest du tatsächlich kaufen. Also ja gut, ich hab's halt bekommen, ja. Weil bei Arkham Knight, das ist so verbuggt auf PC erschienen, dass sich Rocksteady quasi bei den Leuten, die das gekauft haben, bis zu einem, also ich glaube innerhalb von einem Monat seit Release, da hast du, glaube ich, den Season Pass, also alle DLCs für das Spiel geschenkt bekommen und alle vorherigen Spiele mit allen DLCs. Achso. Okay, du hast die ich dann alle schon hatte, Grief About Your Parents Edition bekommen. Genau. Ja, genau. Und es war auch für mich. Den Season Pass zu dem Spiel habe ich sehr spät erst gekauft. Okay. Was mal im Angebot war für 5 Euro oder so. Der erweitert das Spiel ziemlich krass mit noch ein, ich glaube, Season of the Villains oder so war das. Oder auch ein paar Bösewichte, die du nicht im Hauptspiel getroffen hast, kam dann noch dazu mit ein paar extra Geschichten. Es war sehr, sehr gut gemacht. Aber das Spiel allgemein war echt gut. Das mit dem Panzer fand ich sehr witzig. Du kämpfst später mit deinem Batmobil. Du gegen kannst andere aufrüsten Panzer. Und upgraden. Ja. Später kämpfst du gegen gegen Drohnen, die auf der Gegend rumfahren. Es wird halt erklärt, wenn dem Batman nicht tötet. Ja, die sind unbemannt, die Drohnen. Sie sind ferngesteuert. Kein Problem. Ja. Die gute alte Altersfreigabe. Genau, die guten alten Bots, ne? Ja. Du kannst auch Leute mit dem Batmobil abknallen, eiskalt. Ja. Aber die sind nicht tot, die sind nur K.O. Genau, das ist ja nur. Und ich finde es halt lustig, wie es am Anfang dieser Spiele immer. Ich meine, gut, Arkham Asylum ist natürlich abgegrenzt, ne, ist klar. Bei Arkham City, das war ja im Prinzip ein Teil von Arkham City als Gefängnis abgegrenzt, auch klar. Jetzt war bei Arkham Knight, wie kriegen wir jetzt die ganzen Einwohner aus Gotham raus? Nehmen wir Scarecrow. Scarecrow macht halt einen Angriff in einem, den spielst du sogar selber, du bist halt so ein Cop. Und dann drehen halt alle durch, ne, Angstgas. Mhm. Und dann sagt halt Scarecrow, das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich habe so und so viel Kilo davon, ne, und ihr habt ungefähr 2 Stunden oder ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war. Und dann wird halt komplett Gotham City evakuiert. Also im Prinzip so ein bisschen Niemandsland-mäßig. Richtig. Genau. Also diese No-Man's-Land-Idee. Es ist natürlich ein Kunstgriff von Rocksteady gewesen, dass da halt alles, was du dann zusammenknüppelst oder was du umfährst oder erschießt oder K.O. schießt, so als Gummigeschosse, oder dann halt nachhaltig verstümmelt, so wie der zuschlägt, das sind halt keine Unschuldigen. Es gibt keine Unschuldigen in Gotham City. Also zumindest in diesem spielbaren Gotham City nicht. Ganz wenige. Es gibt vereinzelt, natürlich, du kannst bei der Evakuierung von einer riesengroßen Stadt nicht davon ausgehen, dass alle rauskommen. Ja, klar. Genau. Aber die rettest du ja. Genau. Also ich glaube, Polizisten, die noch irgendwie geblieben sind oder sowas und die dann mit irgendwelchen Gangster irgendwie aneinander geraten und dann kann man als Batman mal dazwischen gehen und also einfach mal die ganze Gang aufreiben, einfach mal so. Das sind aber besondere Events. Also ich meinte jetzt zum Beispiel jetzt, es ist jetzt nicht wie bei einem GTA, dass du halt eben durch die Gegend fährst und einmal halt einen U-Turn komplett in eine Menschenmenge reinmachst. Das ist halt irgendwie... Nein. Du fliegst ja durch die Gegend. Das Schöne ist ja, du empfängst ja einen Haufen Funksprüche. Ja. Weil Batman hört ja alles mit. Da hat er noch nicht sein Brother Eye, aber er hört trotzdem alles mit. Mhm. Und das ist halt... Also du fliegst halt durch die Gegend und hörst halt so Funksprüche, fliegst halt da so hin, damit der Funkspruch klarer wird. Und dann hörst du dann, hey, hier, wir haben ja diesen Polizisten oder hier, oh, Hilfe, ich brauche Hilfe. Und dann fliegst halt da hin und verprügelst. Genau. Und zum Schluss ist auch irgendwie, was ich halt sehr interessant fand, das Nightfall-Protokoll. was war das nochmal? Weißt du das noch? Also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was war das nochmal? Also... Das Nightfall-Protokoll. War das nicht die komplette Auflösung von allem? Ja. Das war, glaube ich, ganz zum Schluss kam das irgendwie. Das nannte sich das Nightfall-Protokoll. Es ist zu lange her tatsächlich. Ich weiß noch, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, dass wir Scarecrow als großen Helden haben, großen Bösewicht haben, wo ich mir dachte so, Scarecrow? Ehrlich? Habt ihr keinen besseren Bösewicht gefunden irgendwie? Ja, der ging mir in den vorangehenden Teilen mit seinen komischen Jump-and-Run-Sequenzen tierisch auf die Nerven. Ja, genau deswegen. Und dann dachte ich mir so, habt ihr keinen irgendwie anderen gehabt? Aber dann so im Nachhinein dann festgestellt, ja, doch eine gute Wahl eigentlich. Ja, ja. Ja, das ist, ich sag mal, der kommt irgendwie immer mal oder kommt öfter mal schlecht weg. Also, ich sag jetzt mal so, im Comic selber kann der super creepy sein und funktioniert auch als Bösewicht richtig gut. Aber der hat zum Beispiel nie so eine richtig gute Umsetzung sonst gehabt. Ja, wo man wirklich sagt, oh, hier und ist richtig richtig angsteinflößend, also wirkt immer so ein bisschen seltsam. Funktioniert scheinbar irgendwie im Comic immer ein bisschen besser. Wobei hier, muss man sagen, jetzt hier in dem Game, das ging auf. Muss man sagen, das ging auf. Wobei ja der Hauptbösewicht war ja dieser Arkham Knight. Ne, der halt ja, irgendwie sauer auf Batman war. Ich meine, ja, die Auflösung, dass es Jason Todd war, das war halt irgendwie, also jeder, der Comics liest, weiß, also der Einzige, der halt diese Fähigkeiten hätte, muss halt ein ehemaliger Verbündeter sein. Und wen könnte es denn geben, der so ein bisschen sauer auf Batman ist, weil er ihn hat sterben lassen? Ich weiß es, Kalenderman. Genau. Genau, Kalenderman. Den trifft man übrigens. Ja, man trifft fast jeden. Also, ja. Das fängt bei Mad Hatter an, geht über Kalenderman und so weiter. Ich fand auch interessant, als ich jetzt beim allerersten bei Arkham Asylum wieder halt Killer Croc das erste Mal gesehen hast. Und das ist halt nicht der Suicide Squad 1 Killer Croc, sondern der ist halt so groß wie ein Haus. Und der Aufzug, der halt Killer Croc nach oben transportieren soll, der muss kräftig arbeiten. Ich glaube, der bleibt auch kurz hängen. Das war sehr, sehr witzig. Das ist super, wie er auch reinkommt. Du riechst, du stinkst. Ich fresse dich als erst. Dann bringen sie ihn weg. Ja. Super gemacht. Ja. Ja, das muss man sagen, das war cool. Ja. Ja, das ist also von den auftauchenden Charakteren und so, für Batman-Fans ist ein reines Fest, ne? Absolut. Reines Fest. Also, das ist halt wirklich Batman, wie man es eigentlich, also als Batman-Spiel. Ich habe halt gesagt, es gibt nur ein paar richtig gute Batman-Spiele. Das sind halt die Arkham-Spiele und die Lego-Batman-Spiele. Das sind die einzig guten Batman-Spiele. Und es gibt viele Batman-Spiele. Es gibt verdammt viele Batman-Spiele. Ja, es gibt uralte fürs Sega Mega Drive, fürs Super Nintendo, fürs NES. Also Batman ist immer wieder... Für Game Boy, es gibt für alles möglich. Ist immer wieder mal versucht worden, aber erst mit dieser Arkham-Geschichte sind sie halt wirklich... Die Arkham-Games sind tatsächlich wirklich erfolgreich gewesen. Ja. Die davor waren entweder semi bis überhaupt nicht erfolgreich. Ja, ich habe diese ganzen Spin-Offs, so, das fiel mir gerade nicht ein, Spin-Offs irgendwie nie gespielt. Also ich habe wohl Blackgate, aber ich habe es nie wirklich gespielt, keine Ahnung. Da kann ich gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Blackgate ist eine Art 2D, 3D Batman. Es ist ganz nett gemacht, aber auch nicht so, sondern es ist tatsächlich mehr so eine Umsetzung für Handhelds. Ah, okay. Ist auch aber auch nur so eine Nebengeschichte. Es ist eigentlich nicht in dem eigentlichen Kanon. Es ist ganz nett gemacht, kann man mal spielen, aber ansonsten ist es so, nee, brauche ich nicht. Ist okay, ich habe den Originalspiel. Hast du mal Arkham VR ausprobiert? Ja, habe ich. Und? Gilt als eins der schlechtesten VR-Games aller Zeiten. Oh, okay. Also weil der Content für den Preis ist echt happig. Okay. Das ist vielleicht so, gut, VR-Games sind im Allgemeinen nicht sonderlich lang, weil die kannst du nicht sonderlich lang spielen, selbstverständlich. Aber ich glaube, der Originalpreis war irgendwas deswegen mit 30 bis 40 Euro für 2 Stunden Spielzeit. Okay, ja gut, das ist halt... Das ist ein bisschen happig, aber ich habe es mal gekauft für einen Zehner. Es ist ganz witzig, du bist halt Bruce Wayne, der sich dann... Du kannst halt tatsächlich dich überall umgucken, spielst kurz Klavier, fährst nach unten, kriegst den Anzug angezogen und löst im Prinzip den Tod von einem deiner Leute auf. Okay. Ich glaube, von einem der Robins, den löst du den Tod auf, soweit ich das noch... Ja, da kommen ja, glaube ich, nur 2 in Frage, ne? Ha? Ist Damien nicht auch mal gestorben? Ich habe die... Glaube. Also Jason ist gestorben, klar, aber Damien ist auch irgendwie gestorben, aber der ist auch wieder da. Also ich blick da... Ich wollte sagen, sind alle wieder da. Sind alle, man bleibt sowieso keiner tot. Na, also... Can't you stay dead? ja, und Es gab natürlich, ne, weil es war halt absolut hundertprozentig klar, das ist jetzt das letzte Batman-Arkham-Spiel. Ne? Mhm. Das war ganz klar. Und dann gab es eine Post-Credit-Szene, wo Deathstroke von Amanda Waller gefragt wird, ob er nicht der Suicide Squad beitreten möchte. Ja, und es dauerte nur 6 Jahre, bis sie es endlich angekündigt haben. Wow. Genau. Suicide Squad, Kill the Justice League, soll nächstes Jahr rauskommen. Laut dem Plot, den ich mir da ganz kurz durchgelesen habe, ist es so, dass die Justice League wurde unterwandert. Okay. Und zwar von Brainiac, der die Justice League böse gemacht hat. Und du bist halt mit dem Team unterwegs, die man da, ich weiß gar nicht mehr, wenn man da genau im Trailer gesehen hat. Harley war auf jeden Fall dabei. Ich glaube, Captain Boomerang auch. Ja, ich finde, Harley sieht ja sehr, sehr seltsam aus. King Shark war mit drin. King Shark ist drin. Und interessanterweise taucht Superman kurz aus. Aber ich meine, Superman, haben wir den nicht in Arkham irgendwo auch mal kurz gesehen? Nee, wenn dann nur als ganz kleines Mini-Cameo oder als Easter Egg vermutlich irgendwo. Es gab ja auch in den Spielen so einen Haufen Easter Eggs versteckt. Zum Beispiel, was viele nicht wussten, ist, wenn du an Feiertagen den Kalenderman besuchst, erzählt er dir eine Geschichte zu dir. Über den Feiertag, ja, das ist so. Das war sehr, sehr cool. Und wenn du halt nicht warten willst, bis der Feiertag ist, dann änderst du einfach die Systemzeit an deinem Computer und dann kannst du dir alle Geschichten so anhören. Oder so, ja. Und es gab auch eine Wand im ersten Teil, wenn man die aufgesprengt hat, das hat man auch durch Zufall erst Jahre später gefunden, hat man nämlich eine absolut nicht markierte Wand. Wenn man die aufgesprengt hat, hat man eine Pläne gefunden, um Arkham City halb abzusperren und daraus eine Stadt zu machen. Ja. Also Gotham abzusperren, daraus ein halbes Gefängnis zu machen. Ja, das kam dann irgendwann als halt so Fan entdeckt, irgendwie 10 Jahre altes Easter Egg oder wie alt war es zu dem Zeitpunkt, aber das war halt wirklich. Richtig, ja. Also das nächste wird auch wieder es wird eine Mischung aus dem Action-Adventure-Shooter, angeblich bisher ist es noch in Entwicklung, also ganz früh Stadium, das Einzige, was wir gesehen haben, war ein CGI-Trailer. Das war's, kein Gameplay, gar nichts. Ja. Und wir werden sehen, was es wird. Es soll anscheinend ein Co-op für Multiplayer-Spiel werden. Ja. Meine Befürchtung ist, dass es so wird wie das Avengers-Game, guter Plot, scheiß Gameplay. Ja. Wir werden sehen. Es gibt ja noch eins, was dann rauskommen soll. Dessen Namen habe ich aber gerade vergessen. Da kannst du spielst nicht Batman, sondern du spielst Catwoman. Nicht Catwoman. Batgirl und Robin, soweit ich. Okay. Das ist reines Singleplayer-Gameplay. Und das soll in den nächsten Jahren erscheinen. Okay, da scheint die Wikipedia-Seite nichts von zu wissen und ich auch nicht. Also von daher. Das hat man gesehen. Das sah ein bisschen nach aus, als ob das die Rocksteady-Leute machen. Die machen das aber nicht. Das macht jemand anders. Wer das genau macht, weiß ich nicht mehr. Huh. Es sah so danach aus, als ob das auch wieder so nach dem Motto wie das Avengers-Ding ist. Aber die haben sich schon dagegen gewehrt und haben gesagt, nein, reines Singleplayer-Gameplay, reines Singleplayer-Spiel. Und ihr beide, also die beiden sind halt auf der Suche nach Batman, weil der ist verschwunden. Okay. So, ganz, das, also mal gucken, das ob erinnert mich, noch irgendwas liefert. Keine das Ahnung. Erinnert Gameplay mich an Birds of Prey. Das sieht dann ganz nett aus. Ich glaube, das ist dieses weil Batman ist verschwunden. Gotham Knights ist das, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee, das ist ja rausgekommen, oder? Oder ist Gotham Knights schon raus? Gotham Knights, war das? Ich weiß es nicht mehr so genau. Das müsste man mal ganz kurz nachgucken. Bin nicht ganz sicher. Ich meine, ist auf jeden Fall. Ich meine, ist auf jeden Fall mal eine gute Idee. Ist ein angekündigtes Video über Figuren aus dem Batman-Universum. Genau, ne? Gotham Knights. Das war der Gotham Knights, ne? Ja, ja. Richtig, ja. Ja, ja. Du spielst du spielst sogar Red Mask? Nee, wie ist er? Hood. Red Hood. Das spielt seit mehreren Jahren nach dem Tod von Bruce Wayne alias Batman ein. Zuvor ist auch Commissioner James Gordon gestorben. Die Tode führten zum Anstieg der Gewalt und Gesetzlosigkeit in Gotham City. Bruce hat dies bereits kommen sehen und beauftragt daher mit einer vor seinem Tod aufgenommenen Videobotschaft seiner ehemaligen Sidekicks Barbara Gordon alias Batgirl. Wieso, die ist doch Oracle. Dick Grayson als Nightwing, Jason Todd als Red Hood, Tim Drake als Robin, sein Vermächtnis anzutreten und Gotham City auch ohne ihn zu beschützen. Dabei kommt es zu anderen zu Auseinandersetzungen mit dem Rat der Eulen und Mr. Freeze. Oh, Rat der Eulen ist geil. Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Rat der Eulen ist Also wenn New 52 gehasst wurde und so, aber eine Sache haben sie eingeführt, die war geil, das war der Rat der Eulen. Rat der Eulen ist cool. Genau, und das soll sich extrem unterscheiden von den Arkham Games. Das ist ein komplett anderes Studio, das das macht. Mhm. Und es ist halt, legt so ein bisschen mehr auf Koop aus. Das soll aber beides möglich sein. Eine Singleplayer-Erfahrung. Mhm. Ja, mhm. Ja. Ja, warten wir mal ab. Also ich hoffe ja immer noch, dass es vielleicht mal ein richtig gutes Superman-Spiel gibt. Es gibt kein gutes Superman-Spiel bisher. Ja, eben. Ja, und Justice League zählt nicht. Also Lego Justice League. Nee, das zählt nicht. Nee. Also auch das Lego Batman 2, da spielst du ihn ja auch. Kannst du ihn ja auch spielen. Wo ich da einem gewissen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, dem ich auf die Nerven gegangen bin, weil ich dauernd als Superman durch diese Lego Gotham City und Gotham City geflogen bin und die ganze Zeit das Superman-Theme von 1900, was war's? Das 78. Bist dann irgendwann wütend aus dem Ding, kannst du mal aufhören? Ihr könnt ja froh sein, dass das nicht Superboy war und dass du die ganze Zeit dass die Titelmelodie von Smallville gesungen hast oder so. Oh Gott. Somebody save me. Genau. Ey, jemine, Smallville. Ja, ja. Oh, ey. Ja, ich habe jetzt hier allein, man sieht halt, wenn man die Wikipedia-Seite aufmacht und da ganz unten gibt es so ein Characters-Sheet. Da ist echt, das ist echt ein Who is Who durch die komplette Batman Historie. So einmal in die Kiste gegriffen und in die Menge geworfen. Ja, ja. Also Killer Frost, Black Spider, KG Beast, Bronze Tiger. Ne? Also, buff. Naja, Arkham Asylum ist groß, ne? Ja. Oder ist Arkham City noch größer? Da kann man sehr viele Leute unterbringen. Genau. Genau. Also ich habe die Spiele sehr, sehr gefeiert und ja. Ich fand die Spiele auch sehr, sehr gut, ja. Die haben auch richtig Spaß gemacht. Ja. Die waren auch sehr gut auf Deutsch synchronisiert, wie ich schon erwähnt habe. Mhm. Aber du hast mir dann gesagt, spiele auf Englisch, das habe ich auf Englisch gespielt und hab dann zu dir gesagt, hey, Mark Hamill spricht ja Joker. Du so, ach nee! Ach was! Und dir wird vielleicht auffallen. Ja, irgendwie, genau, hier, Troy Baker und Mark Hamill. Irgendwie wechseln die dann ab. Also mittlerweile ist Troy Baker, also damals haben sie ziemlich gemeckert, aber mittlerweile hat, glaube ich, Troy Baker den Joker fast genauso oft gesprochen wie bei wie Mark Hamill. Also, oder ist zumindest genauso akzeptiert, was das angeht. Denn der Kerl ist ein absolut großartiger Sprecher. Ja, ja, deswegen. Übrigens, wir haben nicht ganz die Wahrheit gesagt. Es gibt noch zwei gute Batman-Spiele, die ich jedes Mal vergesse. Es gibt eine Telltale-Serie von Batman. Stimmt. Ja. Die Telltale-Serie von Batman ist sehr interessant. Ja. Weil es tatsächlich das erste Telltale-Spiel ist, wo es tatsächlich Auswirkungen hat, nach dem, was du tust. Vor allem in der zweiten Staffel. Ja, bisher waren es halt klickbare Filme, aber das ist sehr, sehr cool gemacht. Das wollte ich auch nur anschneiden, genau. Achso, ich wollte dich jetzt nicht ab. Ganz kurz angeschnitten, man kann tatsächlich in der ersten und zweiten Staffel, unter anderem auch in der zweiten Staffel, kommt halt der Joker drin vor und man kann sich tatsächlich entscheiden, ob man für ihn ist oder gegen ihn ist. Und mehr spoilere ich nicht, weil die beiden Teile sollte man tatsächlich wirklich alleine spielen, weil die sind großartig erzählt. Ja, ich hab's noch nicht durch. Und absolute Empfehlung. Ja. Na gut, dann gucken wir mal kurz auf die Uhr. Ja, haben wir doch eine gute Stunde fast geschafft. Ja. Ne, ist doch. Oder fällt unserem Gast noch irgendwas ein? Eigentlich nein. Was Batman-Spiele angeht, haben wir eigentlich so gut über alles geredet. Es sei denn, du möchtest über die großartigen Tie-In-Games zu den alten Batman-Filmen reden, die es für Super Nintendo gab oder so. Dass alles nur Brawler waren. Also genau, nur Brawler. Wir sprechen jetzt noch ausführlich über Batman Returns. Ich hatte eins. Nee, noch nicht mal Batman Returns. Ich hatte damals zum 89er auf dem Amiga 500 eins, das fing und dann hörtest du den Joker also so Soundfile raus, das war so ein Side-Scroller und Batman hatte den Batarang so und dann konntest du, ja, das war also. Ich kenne das noch. Ich habe mir mal so eine Historie darüber angesehen. Ich finde bei überall auf YouTube solche Dinge. Und dann fragst du dich echt, wer zur Hölle hat das damals gespielt und warum fandet ihr das cool? Es war aber cool damals. Es gab ja nichts. Wir hatten doch nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Naja, stimmt auch. Doch, man konnte immer noch Jaws 4 spielen. Oh Gott, stimmt. Ja, das gab's ja auch noch. Großer Gott. Und dagegen war dann Batman gar nicht mal so schlecht. Das stimmt. Ja, das ist alle. Also, es hat Spaß gemacht. Ja, wer keine Lust hatte, Bomben auf Fische zu werfen und den Weißen Hai als Endgegner zu haben, konnte Batman spielen. War auch okay. Passt schon. Batman. Es gab ja dann auch diese absolute, die gibt es heute noch. Ich verstehe es nicht, warum. Die nennen sich Videospiele, aber sind es keine. Das ist so diese extrem billigen Plastikdinger. Falls ihr die kennt, die grauenhafte Musik oder Sounddinger haben. Ja, die Vorgänger vom Gameboy. So komische Sheets sind, wo so kleines Licht aufleuchtet. Ja. Grauenhaft, die Teile, aber die gibt's bis heute. Ist seltsam, ne? Also man wirklich, wo man wirklich sagen würde, aber da kann sich doch. Das hält sich und das kannst du irgendwie für kleines Geld kann man das mitnehmen und irgendwie, ja. Ja, sehr prominent gespielt von Jim Belushi in, war das Red Heat? Egal. Ich glaube, es war Red Heat. Es war Red Heat. Aber wie gesagt, also es hält sich tatsächlich, ja. Genau, von Ocean. Ich hatte vergessen, von wem dieses Spiel damals war. Es war von Ocean. Oh. Von Ocean? Ja. Oh mein Gott. Wow. Ocean Software's Batman Game. Oh, ja. Ja. Also, hat Spaß gemacht. Mann, da gibt's heute eine ganze Generation, die weiß überhaupt nicht, was das für eine Firma war. Das ist 1989 gewesen. Yes. Das ist lange, lange her, ja. Ja, gut. Da war ich 2, passt. Da war ich 12. Und du warst, glaube ich, 62, Watchmen, ne? 61, genau. Ja gut, ich meine, das siehst du ja schon alleine. Guck dir einfach an, auf was du da spielen konntest. Ne? Auf Commodore 64, Atari hast du nicht gesehen. Amstrad CPC. Da weiß heute kein Mensch mehr, was man. Und immerhin auf MS-DOS, also komm. Ja. Ne? Ach, der gute C64, die guten alten Startbefehle, 30 mal umschreiben. Warum startet das doofe Spiel nicht? Komma 1. Wenn wo wir damals unsere Benjamin Blümchen-Kassetten überspielt haben, um irgendwelche raubkopierten Spiele darauf zu packen. Ja. Davon hat man mir auch erzählt, ja. Ja, sowas soll passiert sein, ja. Naja, bevor wir uns noch, ich meine, das ist alles verjährt, aber trotzdem, also. Genau. Jugendsünden aus der Frühzeit der Computergames ist mal ein wundervolles Thema für eine andere Sendung. Genau. Ich danke euch beiden für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir danken dir. Toll, dass du Zeit für uns hattest. Sehr gerne. Du kommst auch nochmal, keine Sorge. Genau. Also wir hatten viel Spaß. Das machen wir einfach glatt irgendwann nochmal, garantiert. Ja, sehr gerne. Ja, der Gag an der ganzen Sache ist ja, dass ich habe das vorgehabt, diese Folge zu machen. Ja, hatte ich schon, bevor ich überhaupt... bevor wir die erste Folge gemacht hatten, wusste ich, dass ich mit dir zusammen eine Arkham Games Folge machen würde. Das war eigentlich ganz klar. Ja, das war eine der Sachen, die hatten wir immer vor. Ja. Schön, dass wir sie jetzt umgesetzt haben. Ja, sehr, sehr cool. Ja, was kann man noch sagen? Also, lass mir den Joker zu Wort kommen. Bum, badum, bum. Naja. Ja, wir sagen jetzt den Leuten noch, wo sie uns finden. Ich hab's schon wieder vergessen. Es darf nicht wahr sein. Das ist aber auch so ein das ist alles deine Schuld. Ihr findet Geekplätzchen unter anderem auf YouTube. Jetzt beschämst du mich richtig, ja? Ja. Und man findet euch eigentlich fast überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Genau. Weil wir sind auf Spotify. Auf diese. Ja. auf iTunes. Und auf wir haben einen RSS-Feed. So ein RSS-Feed haben wir, genau. Aber nicht unerwähnt bleiben darf der Podcast Kabum, Junge. Wo kann man den denn hören? Mich findet man, wenn einem langweilig ist, man auf Google eintippt. Ein Geek und das Leben, das ist ein uralter Blog, den ich mal so genannt habe. Dort sind alle Kabum-Junge-Folgen vertreten. Notfalls genau. Ist das Ganze natürlich auch unter unserem aktuellen Video zu diesem, also auf unserem YouTube-Kanal, ist das selbstverständlich verlinkt, Ehrensache. Genau, hört es euch an. Genau, dann bedanke ich mich beim Stefan. Ich danke euch nochmal dafür, dass ich hier sein durfte. Ja, und dann sage ich bis nächste Woche Dienstag, wünschen euch der Watchman. Und der Somaniac. Bis dann, ciao. Ciao. Geekplätzchen.